Salzig. Eine Scheiße. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wir hören Stimmen. Mein Name ist Mio und ich stelle euch heute einen Podcast vor, über den ich ziemlich zufällig nur gestolpert bin. Und zwar handelt es sich um den Realitätsfilter von Hawk. Was ist der Realitätsfilter für einen Podcast? In erster Linie ist es ein Gesprächspodcast, wie es an sich relativ viele gibt, mit dem Unterschied, dass er sich mit dem Thema Autismus auseinandersetzt. Und zwar ist es so, dass Hawk selber Asperger-Syndrom-Autist ist und gemerkt hat, dass relativ wenig Verständnis zum Thema Autismus existiert. Also sehr viele Missverständnisse existieren und sehr viele Mythen und irgendwelche Vorurteile. Und da hat er dann vor geraumer Zeit dann sich gedacht, mache ich doch einen Blog zum Thema, den Realitätsfilter-Blog. Und dort schreibt er halt über das Thema Autismus Artikel und sammelt News. Und hat sich dann letztes Jahr gedacht, so, eigentlich könnte man das Ganze ja auch mal versuchen, als Podcast zu machen. Und gesagt, getan, hat er dann begonnen, einen Podcast zu machen. Und es ist konkret dieser Realitätsfilter-Podcast, der quasi der Podcast zum Blog ist. Und dieser Podcast ist mehr oder weniger dreigeteilt. Also es gibt drei verschiedene Rubriken. Zum einen halt Chris und Hawk. Dort unterhält sich Hawk mit einer Freundin von sich, die auch Autistin ist, und zwar konkret Chris. Und die beiden reden halt über das Thema Autismus und versuchen halt so ein bisschen aus dem Alltag eines Autisten zu berichten und mit vielen Vorurteilen und Mythen auch aufzuräumen und auch ein bisschen zu erklären, so, was heißt denn das jetzt nun, Autist zu sein? Und dann kommt es halt zu solchen Themen wie halt Reizüberflutung. Das merke ich im Studium, jetzt im letzten Semester, wo wir relativ viel in Gruppen gearbeitet haben. Wir haben uns dann in der Uni getroffen und zusammengesetzt und gemacht und programmiert und alles, was irgendwie zu tun war. Dann war irgendwann die Uni zu und wir sind nach Hause und haben da weiter programmiert. Die anderen sind nach Hause gekommen, haben direkt weitergemacht. Ich konnte nicht sofort weitermachen. Ich habe 1,5 bis 2 Stunden brauchte ich einfach Zeit, in der ich da saß. Und ich hatte auch wirklich nichts getan. Ja. Ich habe nicht so klassisch vor mich hin prokrastiniert, sondern ich saß da und habe nichts getan. Entspannt. Ja, ich habe den Rechner angemacht, weil ich ja jetzt eigentlich arbeiten müsste und starte auf den Rechner und guckte auf die und auf einmal waren 2 Stunden um. Ich kenne das, du musst das nicht erklären. Es war nicht mal Twitter an, also ich habe wirklich nichts getan. Ja. Und diese Phasen brauchen die anderen nicht. Die drehen auch irgendwann durch, wenn sie 18 Stunden am Tag durcharbeiten. Aber die brauchen weniger Regenerationsphasen dazwischen. Also der sicherste Weg, der bei mir wirklich sehr gut und sehr schnell funktioniert, ist halt einfach komplett Ruhe, komplett nichts um einen rum, keine Menschen, dunkler Raum, ohne Licht, ohne Musik, ohne alles und dann Decke über den Kopf. Und dann wirklich einfach mal nichts tun. Das funktioniert, dann bin ich auch wirklich, wenn es mir mies ging, bin ich nach einer halben Stunde dann eigentlich wieder so weit regeneriert, dass ich mit dem Rest des Tages klarkomme. Das Problem dabei ist halt, es ist in den meisten Situationen gar nicht so sozial akzeptiert, eine große Decke mit sich rumzutragen und sich bei Bedarf unter der zu verstecken. Irgendwie gucken einen die Leute dann ziemlich irritiert an, wenn man das tut. Ganz darauf ab, dass der durchschnittliche Hörsaal auch nicht auf handelsübliche Decken ausgerichtet ist von der Raumnutzung. So eine Daunendecke. So. Dementsprechend ist das halt so. Der Weg funktioniert prima, wenn man irgendwie dann zu Hause ist und Ruhe hat. Aber es funktioniert halt nicht ganz so gut, wenn man gerade unterwegs ist. Oder Egozentrik, was Autisten immer wieder unterstellt wird. Weil es so halt nicht ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in Lokale gehen, die relativ ruhig sind, wo es nicht so wahnsinnig laut ist, wenn wir dort auch sitzen wollen und uns unterhalten wollen, weil mich das einfach stresst. Und ich So, dann heißt das, oh, immer muss es nach hier gehen, nie können wir woanders hingehen. So, ja. ist ja auch egal. Also das habe ich jetzt heute, mittlerweile habe ich mich von all diesen Leuten getrennt, wo ich mich immer solchen Vorwürfen auseinandersetzen musste. Ist in etwa so, als wenn man versucht, den Blinden ins Kino zu schleifen. Also bis ich ungefähr 11, 12 war, habe ich meinen Freunden einen selbst angefertigten Fragebogen gegeben, also meinen potenziellen Freunden einen Fragebogen gereicht zum Ausfüllen, wo so Dinge drin standen, wie sie begrüßt und verabschiedet werden wollen. So Dinge, die, also so soziale Situationen, die andere halt einfach machen, wusste ich damals tatsächlich nicht, aber für mich war das ja normal, dass ich es nicht weiß. Ich dachte, es ist bei anderen auch so, und deswegen war das völlig okay für mich, den Fragebogen zu geben. So ich richtig schön zum Ankreuzen, oder? Ja, mit Vorgaben. Oh, sehr schön. Wenn du den noch hast, hätte ich da Interesse dran. Nee, da standen so Dinge drin, wie willst du begrüßt werden? Handschütteln, Umarmung und dann wird verabschieden dasselbe. Und was stand denn da noch drin? Wie reagierst du in Situationen, wenn man das macht? Und ich weiß es nicht mehr genau, solche, also richtig. Einfach mal schön sämtliche unsicheren Situationen im Voraus alles abgeklopft. Alles sozial, genau. Wirklich alles stand da so drin. Das ist total, eigentlich ist es so. Das ist eine schöne Idee, die finde ich sehr verlockend. Das sollte ich vielleicht bei mir einfach mal einführen. Ja. Weil ich da den Vorteil hatte. Es hat nicht funktioniert. Es hat bei einer einzigen, die hat da wirklich. Ja, die meisten werden es nicht ausgefüllt haben. Nee, die haben dann sich nie wieder gemeldet. Oder auch gerade so das Thema Outing, also wie erzähle ich denn Leuten, dass ich Autist bin, wenn ich denn Autist bin? Ja, wobei es sicherlich auch noch Situationen gibt, in denen es Sinn machen kann, dem Arbeitgeber das zu sagen. Also bei mir war es so, dass ich im Praktikum wusste mein Chef das, weil er wollte mich auf die Cebit stellen, auf den Stand, wo ich dann nur gesagt habe, eigentlich 5 Tage in einer vollen Messehalle voller Menschen, Lärm und Licht, kannst du gerne machen, aber es wäre eigentlich fair, wenn ich dich vorher darauf hinweise, dass das nicht deine beste Idee wäre. War dann ziemlich positiv. Also ich hatte es ihm dann erklärt. Ich habe ihm gesagt, dass ich da Probleme habe und dass wir das auch gerne versuchen können, aber dass es halt sein kann, dass ich da Probleme kriege. Und er hatte eigentlich auch ziemlich gut reagiert. Was ich mir angewöhnt habe, ist zum Beispiel, dass wenn ich Menschen, ich sage gar nicht, ich bin Autistin, weil die Leute damit nichts anfangen können, sondern was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich sage, in gewissen Situationen, ich habe da so ein Problem, ich habe da keinen intakten Reizfilter. Und dann sage ich halt nicht, ich bin Autistin, sondern ich sage, ich habe dieses Problem mit den Reizen, dass ich halt doppelt und dreifach mehr höre und sehe und fühle und rieche als andere Menschen. Und ich sage immer, was mittlerweile relativ gut immer ankommt, ich sage immer, wenn du zum Beispiel auf einen Jahrmarkt gehst oder so und dort 10 Stunden lang stehen musst und alles beobachten musst, dann bist du fertig, wenn du noch abends nach Hause kommst, oder? Mhm. Und dann sagen die, ja, bin ich. Und dann sage ich, siehst du, und das habe ich, wenn ich, sag mal 5 Minuten in einem Einkaufszentrum stehe. Und es ist auch sehr, sehr unterhaltsam, den beiden zuzuhören. Und zwar ist es halt so, dass bei vielen Gesprächspodcasts, die so ein bisschen daneben gehen, es meistens daran so ein bisschen scheitert, dass so die Chemie zwischen den Gesprächspartnern nicht so wirklich ernsthaft vorhanden ist, was bei einem Gesprächspodcast unglaublich wichtig ist. Und gerade bei den beiden ist halt die Chemie wirklich sehr gut zu spüren. Das heißt so, man merkt halt wirklich, dass die beiden sich gut verstehen, dass die beiden auch wirklich auf einer Wellenlänge liegen. Und durchaus auch wissen, wovon sie reden und sich dadurch auch wunderbar ergänzen können. Das macht das Ganze sehr angenehm zu hören. Die zweite Rubrik, das sind die Interviews, in denen unterhält sich Hawk mit verschiedenen Personen, die auch zum Autismus-Themengebiet im weitesten Sinne zugehören. Also halt so Forschern oder Leuten, die Diagnose machen und aus ihrem Alltag erzählen. Oder auch mit anderen Autisten, die halt nicht regelmäßig in der Sendung auftauchen, aber halt durchaus interessante Sachen zu erzählen haben. Und dann gibt's natürlich noch die dritte Rubrik, das ist der Newsfilter. Dort berichtet Hawk regelmäßig über neueste Nachrichten und News zum Thema Autismus. Das sind meistens auch die kürzesten Folgen, in denen es halt hauptsächlich um die News geht. Ja, und für wen ist die Sendung geeignet? Also wahrscheinlich jedem von euch, der wirklich mehr oder weniger als Vorurteil, will ich mal so nennen, als Vorurteil zu Autismus hauptsächlich hat, wirklich so Rain Man oder aber halt so irgendwie der unsoziale Nerd, der irgendwie mehr oder weniger klischeefiziert wird in Big Bang Theory. Wenn ihr das so als Vorstellung habt, solltet ihr die Sendung unbedingt hören. Und auch wenn ihr so von diesen pointless Gesprächs-Laber-Podcasts so ein bisschen so die Nase voll habt und eigentlich einen Gesprächspodcast haben wollt, bei dem ihr auch hinterher mit einem Erkenntnisgewinn rausgeht, dann ist die Sendung auf jeden Fall auch für euch brillant geeignet. Zumal das Ganze auch nicht so höchst wissenschaftlich daherkommt oder irgendwie dröge und trocken und hypermedizinisch oder so, sondern war halt wirklich, ja, man bekommt halt wie am Kneipentisch erzählt, was es denn nun heißt, Autist zu sein. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Womit man sich ein bisschen anfreunden muss, ist, dass stellenweise so ein bisschen so die Tonqualität ein bisschen, ja, dürftig ist. Also man hört bei einigen Episoden sehr, sehr viel Raumhall. Das kann ein bisschen störend sein und manchmal ist die Tonqualität auch wirklich, die Sprachqualität nicht so wirklich brillant. Wenn es euch aber hauptsächlich um den Inhalt geht, dann habt ihr da, denke ich mal, keine Probleme damit. Finden tut ihr das Ganze unter realitätsfilter.com, also Realität, das Ä mit AE geschrieben. Und dort findet ihr sowohl Blog als auch den Podcast und findet ihr auch die Möglichkeiten, euch mit allen Beteiligten des Podcasts euch ja in Kontakt zu setzen, wenn ihr es mögt. Ja, das war's dann für diese Episode von Wir hören Stimmen. Bis zum nächsten Mal. Grüßt euch, Mio.